Wären beide Kinder da gewesen, dann wäre das Problem auf der Stelle durch das Messen beider gelöst worden. Aber da nur Harry anwesend war, wurden auf beiden Seiten nur Vermutungen angestellt, und alle hatten das Recht, auf ihrer Meinung zu bestehen und sie nach Herzenslust zu wiederholen, so oft es ihnen gefiel. Die Parteien sahen so aus. Die beiden Mütter, obwohl jede im Stillen überzeugt, dass ihr eigener Sohn der Größere war, stimmten jede höflich zugunsten des anderen. Die beiden Großmütter stimmten nicht weniger parteiisch, dafür aber aufrichtiger, mit gleichem Eifer für den eigenen Nachkommen. Lucy, der alles daran lag, es beiden Müttern recht zu machen, fand die Jungen beide bemerkenswert groß für ihr Alter und konnte sich nicht vorstellen, dass es auch nur den geringsten Größenunterschied zwischen ihnen gab. Und Miss Steele entschied die Frage mit noch größerer Eilfertigkeit zugunsten beider. Elinor sah, nachdem sie einmal für William gestimmt und damit Mrs. Ferris und Fanny noch mehr beleidigt hatte, keinerlei Notwendigkeit, ihre Meinung durch weitere Beteuerungen zu bekräftigen, und Marian, um ihre Meinung gefragt, beleidigte alle, indem sie erklärte, sie habe keine Meinung dazu und habe auch nie einen Gedanken daran verschwendet. Bevor sie Norland verließ, hatte Elinor zwei sehr hübsche Kaminschirme für ihre Schwägerin bemalt, die gerade aufgezogen und abgeholt worden waren und deren gegenwärtiges Wohnzimmer schmückten. Diese Schirme fielen John Dashwood ins Auge, als er den anderen Herren ins Zimmer folgte, und er reichte sie beflissen Oberst Brandon zum Bewundern. »Das hier hat meine älteste Schwester gemalt«, sagte er, »und Sie als ein Mann von Geschmack werden sicherlich Gefallen daran finden.« »Ich weiß nicht, ob Sie zufällig jemals Arbeiten von ihr gesehen haben, aber man sagt allgemein, dass sie außerordentlich gut zeichnet.« Obwohl der Oberst jeden Anspruch auf Kennerschaft ablehnte, bewunderte er die Schirme so ehrlich, wie er alles bewundert hätte, was von Miss Dashwood kam. Natürlich erweckte das die Neugier der anderen, und die Schirme wurden zur allgemeinen Besichtigung herumgereicht. Mrs. Ferris, nicht ahnend, dass sie von Elinor stammten, bat ausdrücklich darum, sie betrachten zu dürfen. Und nachdem Lady Middleton den gnädigen Beweis ihrer Anerkennung abgegeben hatte, reichte Fanny sie ihrer Mutter und informierte sie dabei ausdrücklich, dass Miss Dashwood sie gemacht habe. »Hm«, sagte Mrs. Ferris, »sehr hübsch.« Und ohne überhaupt einen Blick darauf zu werfen, gab sie sie ihrer Tochter zurück. Vielleicht fand selbst Fanny, dass ihre Mutter in ihrer Unhöflichkeit zu weit gegangen war, denn sie errötete leicht und sagte schnell, »Sie sind sehr hübsch, Mutter, nicht wahr?« Aber dann überkam sie anscheinend doch die Befürchtung, zu freundlich, zu entgegenkommend gewesen zu sein, denn sie fuhr gleich fort, »Findest du nicht, sie sind ein bisschen im Stil von Miss Morton gemalt, Mutter? Sie malt wirklich ganz entzückend. Wie herrlich ihre letzte Landschaft aussieht!« »Wirklich herrlich!« »Aber sie kann ja auch alles!« Marian konnte sich nicht länger beherrschen. Sie war ohnehin empört über Mrs. Ferris, und obwohl sie nicht ahnen konnte, was solch unangebrachtes Lob einer anderen auf Kosten Elinors zu bedeuten hatte, veranlasste es sie, spontan und mit Nachdruck zu sagen, »Was für eine höchst merkwürdige Art von Bewunderung! Was geht uns Miss Morton an? Wer kennt sie, oder was kümmert sie uns? Wir meinen Elinor und reden von ihr.« Und mit diesen Worten nahm sie ihrer Schwägerin die Kaminschirme aus der Hand, um sie so zu bewundern, wie sie bewundert werden sollten. Mrs. Ferris machte ein ausgesprochen böses Gesicht, und indem sie sich noch gerade aufrichtete als sonst, schleuderte sie ihr die bittere Philippika entgegen. »Miss Morton ist Lord Mortons Tochter!« Fanny sah ebenfalls sehr böse aus. Und ihrem Mann hatte die Kühnheit seiner Schwester einen richtigen Schreck eingejagt. Elinor fühlte sich viel mehr durch Marians Empörung als durch das, was sie hervorgerufen hatte, verletzt. Aber Oberst Brandons Augen, die auf Marian gerichtet waren, verrieten, dass er nur das Liebenswerte an ihr sah, das zärtliche Herz, das nicht ertragen konnte, ihre Schwester auch nur irgendwie geringschätzig behandelt zu sehen. Marians Erregung hatte sich damit noch nicht gelegt. Die kaltherzige Unverschämtheit von Mrs. Ferrers allgemeinem Benehmen ihrer Schwester gegenüber schien ihr auf Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten für Elinor hinzudeuten, an die ihr eigenes getroffenes Herz nur mit Schrecken denken konnte. und überwältigt von einem starken Ausbruch zärtlichen Gefühls, lief sie einen Augenblick später zum Stuhl ihrer Schwester, legte einen Arm um ihren Hals und die Wange an ihr Gesicht und sagte mit leiser, aber eindringlicher Stimme, »Liebe, liebe Elinor, kümmere dich nicht um sie. Lass dich nicht von ihnen unglücklich machen.« Sie konnte nicht weitersprechen. Von Mitgefühl überwältigt, verbarg sie ihr Gesicht an Elinors Schulter und brach in Tränen aus. Alle waren aufmerksam geworden und fast alle waren betroffen. Oberst Brandon ging zu ihnen, ohne zu wissen, was er tat. Mrs. Jennings stieß ein sehr intelligentes »Ach, die Ärmste!« aus und reichte ihr sofort ihr Riechsalz. Und Sir John empfand eine so verzweifelte Wut auf den Urheber dieses nervösen Anfalls, dass er sofort den Stuhl wechselte und sich dicht neben Lucy Steele setzte, um ihr im Flüsterton einen kurzen Bericht der ganzen schockierenden Affäre zu geben. Nach ein paar Minuten hatte sich Marian allerdings weit genug erholt, um der Aufregung ein Ende zu machen und unter den anderen Platz zu nehmen, obwohl ihrer Stimmung den ganzen Abend lang die Wirkung des Vorgefallenen anzumerken war. »Arme Marian«, sagte ihr Bruder leise zu Oberst Brandon, sobald er ihn beiseite nehmen konnte. »Sie hat nicht die Gesundheit ihrer Schwester. Sie ist sehr nervös. Sie hat nicht Elinors Konstitution. Und man muss zugeben, dass es sehr bitter für eine junge Frau ist, die eine Schönheit war, ihre Anziehungskraft zu verlieren. Sie glauben es vielleicht nicht, aber noch vor ein paar Monaten war Marian bemerkenswert hübsch, ebenso hübsch wie Elinor. Aber sehen Sie, das ist nun alles vorbei.« Elinors Neugier, Mrs. Ferris zu sehen, war befriedigt. Sie hatte in ihr in jeder Hinsicht eine Frau erlebt, die jede weitere Verbindung zwischen ihren Familien als unerwünscht erscheinen ließ. Sie hatte genug von ihrem Stolz, ihrer Bosheit und ihrer unbeirrbaren Voreingenommenheit gegen sie selbst erlebt, um all die Schwierigkeiten zu begreifen, die die Verlobung kompliziert und die Heirat zwischen Edward und ihr verzögert hätten, wenn er sonst ungebunden gewesen wäre. Und sie hatte beinahe genug erlebt, um in ihrem eigenen Interesse dankbar zu sein, dass ein unüberwindliches Hindernis sie davor bewahrte, unter weiteren von Mrs. Ferrers ersonnenen Hindernissen zu leiden, sie davor bewahrte, von ihren Launen abhängig zu sein oder sich um ihre gute Meinung bemühen zu müssen. Und wenn sie sich auch nicht ganz dazu durchringen konnte, sich darüber zu freuen, dass Edward an Lucy gefesselt war, so stellte sie doch wenigstens fest, dass sie sich hätte freuen müssen, wenn Lucy liebenswürdiger gewesen wäre. Sie fragte sich, wie Mrs. Ferrers Höflichkeit Lucy in so gehobene Stimmung versetzen, wie ihre Selbstsucht und ihre Eitelkeit sie so blind machen konnten, dass ihr die Bevorzugung, die ihr doch nur geschenkt wurde, weil sie nicht Elinor war, als Kompliment für sie selbst erschien, oder wie sie Auftrieb aus einer Bevorzugung gewinnen konnte, die ihr doch nur zuteil wurde, weil ihre wirkliche Lage unbekannt war. Aber dass es tatsächlich so war, hatten nicht nur Lucys Augen dabei offen ausgedrückt, sondern sie drückte es selbst noch offener am nächsten Vormittag aus, als sie auf ihren besonderen Wunsch und in der Hoffnung, Elinor allein anzutreffen und ihr zu erzählen, wie glücklich sie sei, von Lady Middleton in der Berkeley Street abgesetzt wurde. Ihre Hoffnung trug sie nicht, denn eine Nachricht von Mrs. Palmer kurz nach ihrer Ankunft zwang Mrs. Jennings auszugehen. »Meine liebe Freundin«, rief Lucy, sobald sie allein waren, »ich komme, um Ihnen zu sagen, wie glücklich ich bin. Kann man sich etwas Schmeichelhafteres vorstellen als Mrs. Ferris Benehmen gestern mir gegenüber? So unerhört liebenswürdig, wie sie war. Sie wissen, wie mir vor dem Gedanken, ihr zu begegnen, graute. Aber sobald ich hier vorgestellt wurde, hatte ihr Benehmen etwas so Liebenswürdiges, dass man wirklich meinen konnte, sie hätte mich richtig in ihr Herz geschlossen. Stimmt das nicht? Sie waren doch dabei. Und waren Sie nicht ganz beeindruckt?« »Sie war zweifellos sehr höflich zu Ihnen.« »Höflich? Haben Sie nichts als Höflichkeit gesehen? Ich habe eine Menge mehr gesehen. Eine Freundlichkeit, wie sie niemand außer mir zuteil wurde. Kein Stolz, keine Herablassung. Und ihre Schwägerin auch. Ganz Zuvorkommenheit und Liebenswürdigkeit.« Elinor hätte gern von etwas anderem gesprochen, aber Lucy drang weiter in sie, zuzugeben, dass sie allen Grund hatte, glücklich zu sein, und Elinor war gezwungen, fortzufahren. »Zweifellos, Wenn sie von ihrer Verlobung gewusst hätten, sagte sie, hätte nichts schmeichelhafter sein können als ihr Benehmen ihnen gegenüber, aber da das nicht der Fall war, »Ich dachte mir gleich, dass Sie das sagen würden«, entgegnete Lucy schnell. »Aber es gibt doch überhaupt keinen Grund, warum Mrs. Ferris so tun sollte, als ob sie mich leiden mag, wenn es nicht stimmt. Und dass sie mich leiden mag, ist ausschlaggebend. Ich lasse mir meine Freude nicht verderben. Es wird bestimmt alles ein gutes Ende nehmen, und die Schwierigkeiten, mit denen ich immer gerechnet habe, gibt es sicher gar nicht. Mrs. Ferris ist eine charmante Frau, und ihre Schwägerin auch. Sie sind beide richtig reizende Frauen. Komisch, dass Sie nie erzählt haben, wie nett Mrs. Dashwood ist.« Dazu hatte Ellie noch nichts zu sagen und machte auch gar nicht den Versuch. »Sind Sie krank, Miss Dashwood? Sie sehen so niedergeschlagen aus. Sie sagen nichts. Sie fühlen sich doch wohl, oder?« »Mir ging es nie besser.« »Das freut mich von ganzem Herzen. Aber Sie sahen wirklich nicht so aus. Es täte mir so leid, wenn Sie krank würden. Sie, die Sie mein größter Trost auf der Welt gewesen sind. Weiß der Himmel, was ich ohne Ihre Freundschaft getan hätte.« Elinor versuchte, eine höfliche Antwort zu geben, obwohl sie an ihrem eigenen Erfolg zweifelte. Aber Lucy war anscheinend damit zufriedengestellt, denn sie antwortete unmittelbar: »Ich weiß genau, wie viel Sie für mich übrig haben. Und neben Edwards Liebe ist mir das der größte Trost. Der arme Edward. Aber einen Vorteil hat die Sache doch. Wir können uns jetzt treffen, und zwar ziemlich oft treffen, denn Lady Middleton ist entzückt von Mrs. Dashwood. Deshalb werden wir bestimmt ziemlich oft in der Harley Street sein, und Edward verbringt die halbe Zeit bei seiner Schwester. Außerdem werden sich Lady Middleton und Mrs. Ferris gegenseitig besuchen, und Mrs. Ferris und ihre Schwägerin hatten beide die Freundlichkeit, mir mehr wie einmal zu versichern, wie gern sie mich bei sich sehen würden. Solch reizende Frauen! Sollten sie ihrer Schwägerin jemals sagen, was ich von ihr halte, dann können sie gar nicht genug übertreiben.« Aber Elinor gab ihr keinerlei Anlass zu der Hoffnung. Lucy fuhr fort: »Ich bin sicher, ich hätte es sofort bemerkt, wenn Mrs. Ferris mich nicht leiden könnte. Wenn sie nur ganz förmlich mit dem Kopf genickt hätte zum Beispiel, ohne ein Wort zu sagen, und mich hinterher gar nicht mehr beachtet hätte und mich gar nicht mehr freundlich angeguckt hätte, dann hätte ich voll Verzweiflung aufgegeben. Ich hätte es nicht ausgehalten, denn wenn sie einen nicht leiden kann, dann ist da nichts zu machen, das weiß ich.« Elinor blieb es erspart, auf diesen Triumph eine Antwort geben zu müssen, denn die Tür wurde aufgerissen, ein Diener meldete Mr. Ferris und Edward trat unmittelbar darauf ins Zimmer. Es war ein äußerst peinlicher Augenblick, was sich auf allen drei Gesichtern spiegelte. Sie machten alle ein außerordentlich dummes Gesicht, und Edward war anscheinend eher geneigt, kehrt zu machen, als näher zu treten. Nun waren sie, und zwar auf die denkbar unangenehmste Weise, ausgerechnet in die Situation geraten, die sie alle um jeden Preis vermeiden wollten. Sie waren nicht nur alle drei zusammen, sondern sie waren zusammen, ohne dass die Anwesenheit anderer die Lage entspannt hätte. Die Damen erholten sich zuerst. Es kam nicht Lucy zu, sich vorzudrängen. Der Anschein der Heimlichkeit musste weiterhin gewahrt bleiben. Sie konnte deshalb nur zärtliche Blicke sprechen lassen, und nachdem sie ihn flüchtig begrüßt hatte, sagte sie nichts weiter. Aber Elinor hatte mehr zu tun, und so sehr lag ihr um seinet und ihrer selbst willen daran, es gut zu machen, dass sie sich nach kurzer Besinnung zwang, ihn mit einem Blick und in einer Art zu begrüßen, die beinahe gelassen, beinahe offen war. Noch ein bisschen Anstrengung, noch ein bisschen Beherrschung, und sie war Herr der Lage. Sie wollte auf keinen Fall, dass Lucys Gegenwart oder das Bewusstsein, ungerecht behandelt worden zu sein, sie davon abhielten, ihm zu sagen, wie glücklich sie war, ihn wiederzusehen, und wie leid es ihr getan hatte, nicht zu Hause gewesen zu sein, als er in der Berkeley Street vorgesprochen hatte. Sie wollte sich durch Lucys beobachtenden Blick nicht einschüchtern lassen, ihn mit der Aufmerksamkeit zu behandeln, die ihm als Freund und entferntem Verwandten zukam, obwohl sie bald merkte, dass beide sie nicht aus den Augen ließen. Ihr Verhalten gab Edward etwas Selbstvertrauen wieder, und er hatte den Mut, sich zu setzen. aber seine Verlegenheit übertraf die der Damen immer noch in einem Maße, das der Anlass zwar rechtfertigte, das bei einem Mann aber überraschte, denn weder hatte sein Herz Lucys Gleichgültigkeit, noch konnte sein Gewissen Elinors Gelassenheit haben. Lucy reserviert und ungerührt war anscheinend entschlossen, nichts zur Entspannung der anderen beizutragen und sagte kein einziges Wort, so dass fast alles, was überhaupt gesagt wurde, von Elinor kam, die sich gezwungen sah, ungefragt all die Einzelheiten über die Gesundheit ihrer Mutter, ihren Besuch in London und so weiter zu berichten, nach denen Edward sich hätte erkundigen sollen, was er aber nicht tat. Ihre Anstrengungen waren damit nicht zu Ende, denn wenig später fühlte sie sich so heldenmütig, dass sie beschloss, die anderen unter dem Vorwand, Marian zu holen, sich selbst zu überlassen, und das tat sie auch wirklich, und zwar auf die charmanteste Weise, denn sie hielt sich einige Minuten mit hochherziger Selbstüberwindung auf dem Treppenabsatz auf, bevor sie zu ihrer Schwester ging. Sobald sie das aber getan hatte, war es mit Edwards Schäferstündchen vorbei, denn Marian eilte in ihrer Freude unverzüglich ins Wohnzimmer. Ihr Vergnügen, ihn wiederzusehen, löste bei ihr wie so häufig eine leidenschaftliche Gemütsbewegung aus, der sie leidenschaftlichen Ausdruck gab. Sie begrüßte ihn mit ausgestreckter Hand und einer Stimme, in der die Zuneigung einer Schwester lag. »Lieber Edward«, rief sie, »was für ein Augenblick des Glücks! Dies macht beinahe alles wieder gut!« Edward versuchte, ihre Freundlichkeit zu erwidern, wie sie es verdiente, aber vor solchen Augenzeugen traute er sich nicht, die Hälfte von alledem zu sagen, was er empfand. Wieder nahmen sie Platz. Und eine Weile schwiegen alle, während Marians Augen mit beredter Zärtlichkeit mal auf Edward, mal auf Elinor ruhten, und sie lediglich bedauerte, dass ihre Freude aneinander durch Lucys unerwünschte Gegenwart beeinträchtigt wurde. Edward sprach als Erster, und zwar fiel ihm Marians verändertes Aussehen auf, und er äußerte die Befürchtung, dass London ihr nicht bekommen sei. »Ach, denken Sie nicht an mich!« erwiderte sie lebhaft und bestimmt, obwohl ihre Augen sich beim Sprechen mit Tränen füllten. »Denken Sie nicht an meine Gesundheit! Elinor geht es doch gut! Das muss für uns beide genügen!« Diese Bemerkung war nicht dazu angetan, die Atmosphäre zwischen Edward und Elinor zu entspannen oder Lucys Entgegenkommen zu gewinnen, die Marian nicht gerade mit gnädigen Blicken ansah. »Gefällt Ihnen London?« fragte Edward in dem Bedürfnis, irgendetwas zu sagen, nur um das Thema zu wechseln. »Ganz und gar nicht. Ich hatte mir viel Vergnügen davon versprochen, aber keins gefunden. Ihr Anblick, Edward, ist der einzige Trost, den London mir zu bieten hat. Und Gott sei Dank, Sie sind unverändert.« Sie machte eine Pause. Niemand sagte etwas. »Ich glaube, Elinor«, fuhr sie gleich darauf fort, »wir müssen dafür sorgen, dass Edward sich bei unserer Rückkehr nach Barton um uns kümmert. In ein oder zwei Wochen werden wir wohl aufbrechen, und Edward hat doch sicher nichts dagegen, diese Aufgabe zu übernehmen.« Der arme Edward murmelte etwas, aber was, wusste niemand, nicht einmal er selbst. Aber Marian, die seine Verwirrung bemerkte und keine Mühe hatte, sie sich auf einleuchtende Weise zu erklären, gab sich damit voll und ganz zufrieden und sprach bald von etwas anderem. »Was für einen Tag wir gestern in der Harley Street verbracht haben, Edward. Ich habe Ihnen alles Mögliche darüber zu erzählen, aber das kann ich jetzt nicht sagen.« Und mit solch bewundernswerter Diskretion verschob sie die Versicherung, dass sie ihre gemeinsamen Verwandten unerträglicher denn je und besonders seine Mutter unausstehlich fand, bis sie unter sich waren. »Aber warum waren Sie nicht da, Edward? Warum sind Sie nicht gekommen?« »Ich hatte etwas anderes vor.« »Etwas anderes? Aber was denn, wo Sie solche Freunde treffen konnten?« »Sie glauben wohl, Miss Marian«, rief Lucy und ergriff die Gelegenheit, sich an ihr zu rächen, »junge Männer halten nie Verpflichtungen ein, wenn sie dazu keine Lust haben, egal ob wichtig oder unwichtig.« Elinor war wütend, aber Marian spürte den Hieb anscheinend gar nicht, denn sie erwiderte ruhig, »durchaus nicht. Denn ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass nur sein Gewissen Edward von der Harley Street ferngehalten hat. Und ich finde wirklich, dass er ein außerordentlich empfindliches Gewissen hat und jede noch so kleine Verabredung einhält, auch wenn sie sein eigenes Interesse oder Vergnügen beeinträchtigt. Niemand hat solche Skrupel, andere zu kränken, ihre Erwartungen zu enttäuschen, Niemandem fällt es so schwer, egoistisch zu sein. So ist es, Edward. Und ich werde es auch sagen. Was? Können Sie es immer noch nicht ertragen, Ihr eigenes Lob zu hören? Dann können Sie mein Freund nicht sein. Denn wer sich meiner Liebe und Wertschätzung erfreuen will, muss sich auch mein offenes Lob gefallen lassen. Allerdings entsprach die Art ihres Lobs im vorliegenden Fall dem seelischen Zustand von 2/3 ihrer Zuhörer so wenig und trug so wenig zu Edwards Erheiterung bei, dass er sich bald erhob, um zu gehen. »Sie wollen schon gehen?« sagte Marian. »Mein lieber Edward, das dürfen Sie nicht.« Und indem sie ihn ein wenig beiseite zog, flüsterte sie ihm zu, dass Lucy bestimmt nicht mehr lange bleiben würde. Aber selbst dieser Zuspruch verfehlte seinen Zweck, denn er bestand darauf zu gehen. Und Lucy, die auch dann ausgehalten hätte, wenn sein Besuch 2 Stunden gedauert hätte, brach kurz danach ebenfalls auf. »Warum kommt sie bloß so oft?« sagte Marian, als sie gegangen war. »Sie musste doch merken, dass sie überflüssig war. Wie ärgerlich für Edward!« »Warum denn? Wir waren doch alle mit ihm befreundet, und Lucy kennt ihn von allen am längsten. Es ist nur natürlich, dass er sie ebenso gern sieht wie uns.« Marian sah sie unverwandt an und sagte, »Elinor, das ist genau die Art zu reden, die ich nicht ertragen kann. Wenn du es nur darauf anlegst, dass ich deine Behauptung widerspreche, und so kommt es mir fast vor, dann solltest du wissen, dass ich die Letzte bin, die so etwas täte. Ich erniedrige mich nicht dazu, mir Beteuerungen entlocken zu lassen, die gar nicht erwünscht sind.« Dann verließ sie das Zimmer, und Elinor wagte nicht, ihr zu folgen und mehr zu sagen, denn da ihr Versprechen Lucy gegenüber sie zum Schweigen zwang, konnte sie Marian keinerlei Erklärungen geben, die sie überzeugt hätten, und so schmerzlich die Folgen ihrer anhaltenden Unwissenheit auch sein mochten, Elinor war gezwungen, sich damit abzufinden. Sie konnte nur hoffen, dass Edward sie oder sich der Unannehmlichkeit von Marians deplatzierter Herzlichkeit oder der Wiederholung irgendwelcher anderer Peinlichkeiten, die ihre Begegnung begleitet hatten, nicht noch einmal aussetzen würde. Und das konnte sie mit Fug und Recht erwarten.